Licht geht aus von deinem Thron. Bahnt im Dunkeln sich den Weg. Unbeschreiblich schöner Glanz. Du in deiner Majestät. Mein Lehrer, Arzt und Freund, Jesus, Messias, Erlöser und Herr. Heiliger Geist, Sünden anzeige, tröste, dir sei ich. Reißt die Burgen Satans ein. Unbeschreiblich starke Kraft. Komm du in mein Herz hinein. Gott, mein Lehrer, Arzt und Freund. Erlöser und Herr. Heiliger Geist, Sünden anzeige, tröste, dir sei ich. Gnade geht aus von deinem Thron. Unverdient geschenkt von dir. Suchst dir Schwache wie mich aus. Deine Gnade gibst du mir. Gott, mein Lehrer, Arzt und Freund, Jesus, Messias, Erlöser und Geist, Sünden anzeige, tröste, dir sei ich. Treue geht aus von deinem Thron, mein Vater, bringt mir Sicherheit und Freude, weil du treu, Herr, zu mir stehst. Liebe ich in Ewigkeit. Gott, mein Lehrer, Arzt und Freund, Jesus, Messias, Erlöser und Herr. Heiliger Geist, Sünden anzeige, tröste, dir sei ich. Sieg geht aus von deinem Thron, Lamm Gottes, im Kampf Geschrei unserer Zeit. Trotz Versagen mancher Art geht dein Sieg uns Jesus freund. Gott, mein Lehrer, Arzt und Freund, Jesus, Messias, Erlöser und Herr. Heiliger Geist, Sünden anzeige, tröste,